يقول: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، يوم heute den 77. Fajr Unterricht, wo wir das Buch Jamal Ulum al-Hikam behandeln. Wir sind beim 18. Hadith an Abi Dharr wa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. Also von Abu Dharr und Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Fürchte Allah, wo immer du bist, und folge der Sünde einer guten Tat, du löscht sie oder sie löscht sie. Und verkehre mit dem Menschen mit schönem Benehmen, überliefert bei al-Tirmidhi, und er sagte Hadith al-Hasan und in einigen Versionen Hasan und Sahih. Ibn Rajab rahimahullah sagt weiter: Und die Menschen sind sich uneinig oder waren uneinig über zwei Sachen. Erstens, verbüßen die guten Taten die großen Sünden oder die kleinen Sünden? Die großen und die kleinen Sünden oder nur die kleinen Sünden? So gibt es von ihnen welche, die sagen, die guten Taten verbüßen nur die kleinen Sünden. Und dies wurde von Ata und andere von den Salaf überliefert über Al-Wudu, das ist die kleinen Sünden verbüßt. Und Salman al-Farisi radiallahu anhu sagte über Al-Wudu, es lässt die zwei kleinen Verletzungen verbüßen. Und das Gehen zu den Moscheen, zu den Masajid, lässt das Größere als das verbüßen. Und das Gebet lässt das Größere noch größer verbüßen. Überliefert bei Muhammad bin Nasr al-Maruzi. Was aber die großen Sünden betrifft, so muss benötigen sie eine Tauba, eine Reue, weil Allah die Diener die Taube befohlen hat und machte denjenigen, der nicht bereut, zu einem Ungerechten. Und die Umma ist sich einig, dass die Taube Pflicht ist. Und die Pflichten werden nur verrichtet durch eine Nähe, wie wir gelernt haben, und einen Zweck, ein Ziel. Und wenn die großen Sünden abfallen würden durch den Wudu und Salah, durch das Gebet und die Verrichtung der restlichen Säulen des Islams, dann würde man keine Taube benötigen. Und dies ist ungültig übereinstimmend. Ebenso, wenn die großen Sünden durch das Tun der Pflichten verbüßt werden, dann würde niemand eine Sünde haben, womit er ins Feuer eintretet, wenn er die Pflichten nur macht. Und dies ähnelt der Aussage von dem Murji'a. Und dies ist falsch. Und was Ibn Abdul Birr in seinem Buch At-Tamhid überlieferte oder erwähnte, und er erzählte oder sagte, Übereinstimmung der Muslime darauf. Dies ist, was Ibn Abdul Birr in seinem Buch At-Tamhid überlieferte, und er sagte, dass es die Übereinstimmung der Muslime darauf ist. Und er argumentierte dafür mit Ahadith. Davon ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die fünf Gebete und Jum'a zu Jum'a und Ramadan zu Ramadan verbüßen, was dazwischen ist, solange die großen Sünden vermieden werden. Und dieser Hadith ist bei As-Sahihain, yani bei Al-Bukhari und Muslim, von Abu Hurairah radiallahu anhu überliefert. Und dies weist darauf, dass die großen Sünden nicht von den Pflichten verbüßt werden. Nicht von den kleinen Sünden, von den Pflichten verbüßt werden. Und Ibn Atiyya sagte in seinem Tafsir über die Bedeutung dieser Hadith zwei Aussagen. Erstens, von der Allgemeinheit von Ahlus Sunnah, dass die Meidung der großen Sünden eine Bedingung dafür, dass diese Pflichten, dass die Erfüllung der Pflichten oder Nachgehen der Pflichten die kleinen Sünden verbüßen lässt. So, wenn die großen Sünden nicht vermieden werden oder nicht gemieden werden, dann werden diese Pflichten nichts komplett oder allgemein oder vollkommen verbüßen. Und die zweite Aussage, dass sie, ja, die Pflichten allgemein oder absolut die kleinen Sünden verbüßen, jedoch nicht die großen Sünden, selbst wenn sie vorhanden sind, okay, jedoch mit der Bedingung, Augenblick, jedoch mit der Bedingung der Taube von den kleinen Sünden und das nicht beharren darauf. Und er überwog diese Aussage. Yani die erste Aussage, dass die Meidung der großen Sünden eine Bedingung ist für die Verbüßung der kleinen Sünden, wenn durch die Pflichten, wenn man die Pflichten des Islams nachkommt. Okay, wenn aber die großen Sünden nicht vermieden werden, dann wird nichts davon verbüßt. Und die zweite Aussage, dass sie nur die kleinen Sünden verbüßen, um, egal ob die großen Sünden vorhanden sind oder nicht. Okay? Jedoch mit der Bedingung der Taube von den kleinen Sünden, dass man nicht darauf beharrt. Und er überwog diese Aussage und erzählte es von Al-Hadhaq. Und seine Aussage mit der Bedingung der Taube von den kleinen Sünden und das Nichtbeharren darauf, damit ist gemeint, dass wenn er auf sie, auf die kleinen Sünden beharrt, werden sie eine große Sünde, die nicht von den Taten, yani die guten Taten, verbüßt werden. Und die erste Aussage, den er erzählte, ist gharib, ist fremd. Obwohl, fremd, yani ist fremd, ja, obwohl obwohl es erzählt wurde von Abi Bakr ibn Abdulaziz ibn Jafar, von unserer, obwohl das gleiche oder ähnliches davon, von unseren Gefährten von Abu Bakr ibn Abdulaziz ibn Jafar erzählt wurde oder berichtet wurde. In Sahih Muslim von Uthman, von Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natürlich, gharib haben wir gestern erklärt, ja. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kein Muslim, es kommt bei ihm das vorgeschriebene Gebet, yani die Pflichtgebeten, so macht er, yani die Zeit kommt vom Gebet, so macht er einen schönen Wudu und schönen Demut und Rukur, yani alles schön mit seinem Recht, ja, außer dass dies eine Buße ist für das, was davor war, von den Sünden, solange keine Kabira, yani keine große Sünde, begangen wird. Und dies die gesamte Zeit oder das gesamte Jahr. Oder das gesamte Leben. Und im Muslim, den Imam Ahmad von Salman, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, das sagte, keiner reinigt sich, yani yawm al-Jum'ah, am Tag der Jum'ah, und macht schön seine Reinigung. Und dann kommt er zu Jum'ah, so hört er zu, bis der Imam sein Gebet fertig hat. Außer, dass dies eine Buße ist zwischen dem, für ihn, für den, was bis zum nächsten Freitag. Solange die Tödlichen oder das Töten vermieden wird. Ja, eine von den großen Sünden. Und der Nisa'i, An-Nisa'i und Ibn Hibban und Hakim überlieferten von Hadith Abi Sa'id und Abi Huraira von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Ich schwöre bei dem, meine Seele in dessen Hand ist. Kein Diener betet die fünf Gebete und fastet Ramadan und entrichtet die Zakat oder bringt die Zakat raus und meidet die sieben größten Sünden, außer dass ihm die Toren des Paradieses oder Jannah geöffnet werden. Und dann wird ihm, trete ein in Frieden. Okay? Natürlich, wer weiß, was die größten sieben Sünden sind. Die größten sieben Sünden sind, erstens einmal, es wurde in einem Hadith überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, meidet die sieben größten, yani die sieben Katastrophen. Sie sagten, ja Rasulallah, was ist das? Er sagte, erstens, Ashirku billah, Schirk an Allah, Zauberei und Töten der Seele, die Allah verboten hat, außer mit Recht. Und das Essen von Zins. Und Essen oder Nehmen, yani das Geld des Weisen. Und abwenden oder fliehen am Tag der Schlacht. Und bezichtigen der unachtsamen, geschützten Mu'minat, yani Frauen, yani mit Sinne. Das sind die sieben größten Sünden. Okay, ist das klar, inshallah? Und der Imam Ahmad al-Nasai überlieferten von Hadith von Abi Ayyub radiallahu anhu die gleiche Bedeutung von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Yani von dem Hadith, dass kein Muslim die fünf Gebete betet und Ramadan fastet und Zakat entrichtet und die sieben größten Sünden meidet, außer dass die Toren des Paradies ihm geöffnet werden und ihm gesagt wird, trete ein in Frieden. Und Al-Hakim überlieferte auch seine Bedeutung von Hadith von Ubayd ibn Umair, von seinem Vater von Nabi sallallahu alaihi wasallam. Und es wird auch von Hadith von Ibn Umar marfu' überliefert, Allah azza wa jal sagt, als Hadith Qudsi, yani, Ibn Adam, gedenke mich von Anfang des Tages eine Stunde und von Ende des Tages eine Stunde, dann vergebe ich dir, was zwischen dem ist, außer die großen Sünden, oder du bereust sie. Außer du bereust sie. Und Ibn Mas'ud überlieferte oder sagte, die fünf Gebete sind Buße für dem, was dazwischen sind, was dazwischen kommt, yani von den Sünden, solange die großen Sünden vermieden werden. Und Salman sagte, achtet auf die fünf Gebete, denn sie sind eine Buße für alles, für diese yani Sünden oder Verletzungen, solange du das yani tödliche, yani die großen Sünden nicht begehst. Oder solange die großen Sünden nicht begangen werden. Und Ibn Umar radiallahu anhuma sagte zu einem Mann, fürchtest du, dass du in Feuer eintretest und liebst du, dass du in Jannah eintretest? Er sagte, naam, ja. Er sagt, denn sei gütig zu deiner Mutter. Sei gütig, sei gut zu deiner Mutter. Denn bei Allah, wenn du die Worte weich für sie machst und für sie das Essen speist, dann wirst du in Jannah eintreten, solange du die großen Sünden meidest. Und Qatada sagte, Allah versprach, Moment. Und Qatada sagte, Allah versprach die Vergebung für den, der die großen Sünden meidet. Allah versprach die Vergebung, der die größten Sünden meidet. Und er berichtete uns, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, meidet die großen Sünden und versucht vortrefflich zu sein und habt eine frohe Botschaft. Ja, inshallah mit der Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala. Und eine Leute von Ahlul Hadith und andere haben aber die Meinung, dass diese Taten, diese guten Taten, sogar die großen Sünden verbösen lassen. Von ihnen ist zum Beispiel Imam Ibn Hazm al-Zahiri, und den meinte Ibn Abd al-Birr in At-Tamhid, als er auf ihm antwortete. Als er sagte, und ich hatte für mich gewünscht, dass ich diese, das Sprechen über diese, über diesen Bereich nicht lassen könnte. Wenn hätte aber nicht jemand, dieser eine, gesprochen. Er hat Ibn Hazm hier gemeint. Okay? Ibn Abd al-Birr sagt, ich wollte eigentlich nicht darüber sprechen, mit der Bedeutung, aber hätte dieser Sprechende nicht gesprochen, hätte ich das gelassen. Und ich habe gefürchtet, dass ein Unwissender dies von ihm nimmt und dann in den großen Sünden bleibt und anstrengt. Einfach stützend darauf, dass die Gebete dies verbüßen, ohne Reue und Vergebung bitten und Reue und Taube. Okay? Yani, Ibn Abd al-Birr sagt, wo er geredet hat, er antwortet auf Ibn Hazm, dass, wo Ibn Hazm sagt, yani, dass wenn du die Verpflichtungen machst, die Pflichten machst, dann verbüßt das sogar die großen Sünden. Da hat Ibn Abd al-Birr auf ihn geantwortet und er hat gesagt, ich wollte eigentlich nicht darüber sprechen, hätte dieser nicht gesprochen. Aber ich habe gefürchtet, dass jemand darauf sich stützt und glaubt, dass nur durch die Gebete, dass er sogar die großen Sünden ihm vergeben werden und dass dies verbüßt wird und aber in den großen Sünden bleibt und ja nicht rausgeht und ohne Taube und ohne nichts. Ja? Und wir bitten Allah um Schutz und Vortrefflichkeit oder Verhelfung. Ich sagte, yani Ibn Rajab, und in solchen Worten sind gefallen eine Gruppe von Ahlul Hadith, als sie über Wudu gesprochen haben und dergleichen. Und Ibn Munzir sagte auch Ähnliches, als er gesprochen hat über Qiyamu Laylat al-Qadr, Qiyamu Layl von der Nacht von Laylat al-Qadr. Er sagte, es wird gehofft für denjenigen, der in dieser Nacht Qiyamu Layl macht, dass für ihm all seine Sünden vergeben werden, die kleinen und die großen. So, wenn Sie damit meinen, dass wer die Pflichten des Islams nachgeht, yani die Säulen des Islams sind meistens damit gemeint, während er auf die großen Sünden beharrt, dass ihm mit Sicherheit die großen Sünden vergeben werden, dann ist das absolut falsch. Yani, wenn Ahlul Hadith damit meinen, das sagt Ibn Rajab, dass wer die Säulen des Islams und die Pflichten des Islams nachkommt, während er auf die großen Sünden beharrt, dass ihm mit Sicherheit die großen Sünden vergeben werden, so ist das absolut falsch, mit Sicherheit. Und es ist zwingend von den Dien bekannt, dass es falsch ist. Und wir haben bereits die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehabt, wer im Islam was Schlechtes tut, er wird dann bestraft für das Erste und für das Letzte. Yani für seine Taten in Jahiliyyah und für seine Taten im Islam. Und dies ist so deutlich, dass man es nicht einmal erklären benötigt. Und wenn Sie aber meinen, dass wer das Beharren auf die großen Sünden unterlässt und auf die Pflichten achtet ohne Taube und ohne Reue, nach dem, was wir gesagt haben, dann werden seine Sünden alle vergeben oder verbüßt. Und er argumentiert mit das Äußere von der Aussage, und wenn ihr das Größere von dem, was euch verboten wird, meidet, dann werden wir euch eure Sünden verbüßen und euch in Güte eintreten lassen. Und er sagt, die Sünden umfassen die großen und kleinen Sünden. Und wie die kleinen Sünden durch das Meiden der großen Sünden ohne Absicht und verbüßt werden, so auch die großen Sünden. Ja, Ibn Rajab sagt hier, wenn aber jemand sagt, dass jemand die Pflichten des Islams nachkommt, ohne dass er aber auf die großen Sünden beharrt, er macht große Sünden, aber beharrt nichts auf sie. Wer also das Beharren auf die großen Sünden unterlässt und auf die Pflichten achtet, ohne Taube, er macht aber keine Taube, dann werden ihm alle Sünden vergeben oder verbüßt. Ja, und er argumentiert mit einigen Versen, wie den Vers, den wir jetzt gebracht haben. Und er kann auch damit argumentieren, dass Allah die Gläubigen und die Gottesfürchtigen die Vergebung und Verbüßung der Sünden versprochen hat. Und dies ist in mehreren Stellen im Koran erwähnt. Und dass dieser von dem Muttaqin ist, wenn er die Pflichten nachkommt und die großen Sünden meidet. Und die Meidung der Sünden, der großen Sünden benötigt keine Nähe. So ist diese Aussage, kann man im Allgemeinen sagen. Ja, kann man im Allgemeinen sagen. Jedoch ist das Richtigere die Aussage der Allgemeinheit der Gelehrten, dass die großen Sünden nicht ohne Taube verbüßt und vergeben werden, weil die Taube Pflicht auf die Diener ist oder über die Diener ist. Und Allah Azza wa Jalla sagte, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und wer keine Reue macht, wer keine Taube macht, dies sind die Ungerechten. Al-Hujurat, Vers Nummer 11. Und der Sahaba deuteten die Taube mit der Reue, wie Umar und Ali und Ibn Mas'ud radiallahu anhum. Und von ihnen gibt es welche, der es damit gedeutet hat, mit der Entschlossenheit, dass man nicht mehr zu dieser Sünde zurückkehrt. Okay? Und dies wurde auch marfu' überliefert von einer Überlieferungskette, die aber Schwäche hat. Jedoch, es gibt keinen Widersprecher von den Sahaba in dieser Sache. Es gibt keinen oder es ist kein Widersprecher bekannt von den Sahaba in dieser Sache. Und auch nicht von den Tabi'in und wer nach ihnen kam, wie Umar ibn Abdul Aziz und Al-Hassan und andere. Was aber die vielen Wortlaute der Scharia betrifft, die Vergebung der Sünden beinhalten und die Verbüßung der Sünden für die Muttaqin, wie die Aussage des Erhabenen. Und wenn ihr Allah fürchtet, dann wird er euch eine Unterscheidung geben und von euch eure Sünden verbüßen und euch vergeben. Suratul Anfal 29. Und die Aussage des Erhabenen. Und wer an Allah glaubt und Gutes tut, den wird er seine Sünden verbüßen und ihm in Gärten unterflossen von oder untergraben von Flüssen. Ja, Surat al-Taghaben, Vers Nummer 9. Und seine Aussagen, und wer Allah fürchtet, den wird er seine Sünden verbüßen und ihm eine Belohnung geben, Surat al-Talaq 5 und so weiter. So. So ist von dieser Ayat die Eigenschaften der Taqwa nicht erklärt. In dieser Ayat sind die Eigenschaften der Taqwa und der guten Tat nicht erklärt. Weil Allah sagt, wenn ihr Allah fürchtet, oder manchmal sagt er, wenn ihr Gutes tut. Aber was sind die Eigenschaften davon? In dieser Ayat ist das nicht erklärt. Und von den allgemeinen dieser Eigenschaften ist die aufrichtige Taube. So, wer keine Taube macht, so ist er ungerecht und nicht von den Gottesfürchtigen. Okay? Und dies wurde, und die Eigenschaften der Taqwa wurde für die, für deren Leute vergeben wird und die in Jannah eintreten, dies hat Allah in Surah Al-Imran erklärt. So erwähnte er davon, die es um Vergeben bitten und das nicht beharren. So garantierte Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Verbösung der Sünden und Vergebung der Sünden, außer für diejenigen, die diese Eigenschaft haben. Wallahu a'lam. Ist das klar, inshallah? Okay, dann sage ich einmal Subhanak Allahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa ant, Astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakum Allahu khayran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.